küsse sie zärtlich in den Nacken. Hass mich nicht, raune ich, während ich meine Lippen auf ihren Hals presse. Sie schmecke. Sie sagt nichts, aber langsam verändert sich ihr Weinen zu sanftem, ersticktem Schluchzen. Endlich ist sie still. Sie könnte eingeschlafen sein, aber ich traue mich nicht nachzusehen, um sie nicht zu stören. Wenigstens ist sie jetzt ruhiger. Das Morgenlicht wird heller, dringt ins Zimmer, der Tag zeigt sich. Und wir liegen immer noch ruhig da. Ich lasse meine Gedanken treiben, während ich mein Mädchen in den Armen halte und das Licht beobachte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nur dagelegen und die Zeit vergehen und meine Gedanken habe treiben lassen. Es ist entspannend, sich vorzustellen, was wir den restlichen Tag tun könnten. Vielleicht sollte ich ihr The Grace zeigen. Ja, wir könnten heute Nachmittag segeln gehen. Wenn sie überhaupt noch mit dir redet, Gray. Sie bewegt sich, ein leichtes Zucken mit dem Fuß, und ich weiß, dass sie wach ist. Ich habe dir ein paar Schmerztabletten und Arnika-Creme mitgebracht. Endlich reagiert sie, dreht sich langsam zu mir um. Schmerzverzerrte Augen sehen mich an, ihr Blick ist intensiv, fragend. Sie lässt sich Zeit, mustert mich, als sehe sie mich zum ersten Mal. Es ist nervtötend, weil ich wie üblich keine Ahnung habe, was sie denkt, was sie wahrnimmt. Aber sie ist definitiv ruhiger, und ich begrüße den kleinen Funken Erleichterung, den mir das bringt. Heute könnte doch noch ein guter Tag werden. Sie streichelt meine Wange und fährt mit den Fingern meinen Kiefer entlang, kitzelt meine Stoppeln. Ich schließe die Augen, koste ihre Berührung aus. Es ist noch so neu, dieses Gefühl, berührt zu werden und ihre unschuldigen Finger zu genießen, die sanft mein Gesicht streicheln. Die Dunkelheit ist still. Es macht mir nichts aus, dass sie mein Gesicht berührt oder ihre Finger in meinen Haaren sind. »Es tut mir leid«, sagt sie. Ihre leisen Worte sind eine Überraschung. Sie entschuldigt sich bei mir. »Was tut dir leid?« Was ich gesagt habe. Erleichterung durchströmt meinen Körper. Sie hat mir vergeben. Außerdem, was sie in ihrer Wut gesagt hat, stimmt. Ich bin ein komplett abgefuckter Dreckskerl. Du hast nichts gesagt, was ich nicht längst weiß. Und zum ersten Mal in all den Jahren entschuldige ich mich. Mir tut es leid, dass ich dir wehgetan habe. Sie hebt etwas ihre Schultern und lächelt mich vorsichtig an. Ich habe eine Begnadigung bekommen. Wir sind sicher. Wir sind okay. Ich wollte es schließlich so, sagt sie. Das ganz sicher, Baby. Sie schluckt nervös. Ich glaube nicht, dass ich dir alles sein kann, was du dir wünschst, schränkt sie ein. Ihre Augen groß und voller Aufrichtigkeit. Die Welt bleibt stehen. Scheiße. Wir sind überhaupt nicht sicher. Gray, bring das in Ordnung. Du bist alles, was ich mir wünsche. Sie runzelt die Stirn. Ihre Augen sind rot und sie ist so blass. So blass habe ich sie noch nie gesehen. Es ist merkwürdig ergreifend. Das verstehe ich nicht. Ich bin nicht gehorsam, und ich werde ganz bestimmt nicht zulassen, dass du das noch einmal tust, das kann ich dir verdammt noch mal sagen. Aber genau das brauchst du, das hast du selbst gesagt. Und da ist er, ihr Gnadenstoß. Ich bin mit ihr zu weit gegangen. Jetzt weiß sie es. Und all die Diskussionen, die ich mit mir selbst geführt habe, bevor ich mich um dieses Mädchen bemühte, kommen mir wieder in den Sinn. Sie mag diesen Lebensstil nicht. Wie kann ich sie nur so korrumpieren? Sie ist zu jung, zu unschuldig, zu Anna. Meine Träume sind genau das. Träume. Das hier wird nicht funktionieren. Ich schließe meine Augen, ich kann es nicht ertragen, sie anzusehen. Es stimmt, sie wäre ohne mich besser dran. Jetzt, da sie das Monster gesehen hat, weiß sie, dass sie es nicht mit ihm aufnehmen kann. Ich muss sie freilassen, sie ihren eigenen Weg gehen lassen. Zwischen uns wird es nicht funktionieren. Konzentrier dich, Gray. Du hast recht. Ich sollte dich gehen lassen. Ich bin nicht gut für dich. Sie reißt ihre Augen auf. Ich will nicht gehen, flüstert sie. Tränen stehen in ihren Augen, glitzern an ihren langen Wimpern. Ich will auch nicht, dass du gehst, antworte ich, weil es die Wahrheit ist und dieses Gefühl, dieses unheilvolle, beängstigende Gefühl ist wieder da und überwältigt mich. Wieder fließen ihr Tränen übers Gesicht. Zärtlich wische ich eine mit dem Daumen weg, und bevor es mir bewusst wird, sage ich, seit ich dich kenne, fühle ich mich, als würde ich zum ersten Mal wirklich leben. Ich zeichne mit meinem Daumen ihre Unterlippe nach, ich möchte sie küssen, fest, sie vergessen machen, sie überwältigen, sie erregen. Ich weiß, dass ich das kann, aber etwas hält mich zurück, ihr misstrauischer, verletzter Blick. Warum sollte sie sich von einem Monster küssen lassen? Sie könnte mich wegstoßen und ich weiß nicht, ob ich noch mehr Zurückweisung ertrage. Ihre Worte verfolgen mich, zerren an einer dunklen, verdrängten Erinnerung. Du bist ein komplett abgefuckter Dreckskerl. Ich auch, wispert sie. Ich habe mich in dich verliebt, Christian. Ich erinnere mich daran, wie Carrick mir das Tauchen beigebracht hat. Meine Zehen umklammerten den Beckenrand, als ich ins Wasser fiel. Und jetzt falle ich wieder einmal. In den Abgrund, in Zeitlupe. Sie kann auf keinen Fall so für mich empfinden. Nicht für mich. Nein. Ich bekomme keine Luft. Ihre Worte, deren gewaltige Last auf meine Brust drückt, schnüren sie mir ab. Ich tauche tief und tiefer, die Dunkelheit heißt mich willkommen. Ich kann sie nicht hören. Ich kann nicht damit umgehen. Sie weiß nicht, was sie sagt, mit wem sie es zu tun hat, womit sie es zu tun hat. Nein, meine Stimme klingt erstickt vor schmerzlichem Unglauben. Aber du darfst mich nicht lieben, Anna. Nein, das ist falsch. Ich muss sie korrigieren. Sie darf kein Monster lieben. Sie darf keinen komplett abgefuckten Dreckskerl lieben. Sie muss gehen, sie muss raus, und im nächsten Augenblick ist alles kristallklar. Das ist mein Heureka-Moment. Ich kann sie nicht glücklich machen. Ich kann nicht sein, was sie braucht. Ich kann das nicht weiterlaufen lassen. Das hier muss beendet werden. Es hätte nie anfangen dürfen. Falsch. Wieso falsch? Sieh dich doch an, ich kann dich nicht glücklich machen. Die Panik ist deutlich in meiner Stimme zu hören, während ich tiefer und tiefer in den Abgrund rutsche, eingehüllt in Verzweiflung. Niemand kann mich lieben. Aber du machst mich doch glücklich, sagt sie, ohne zu begreifen. Anastasia Steele, sieh dich an. Ich muss ehrlich mit ihr sein. Im Augenblick nicht. Und nicht mit dem, was ich tue. Sie blinzelt, ihre Wimpern flattern über ihre großen, verletzten Augen, mustern mich intensiv, während sie nach der Wahrheit sucht. Wir kriegen es nicht in den Griff, stimmt's? Ich schüttle den Kopf, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Es läuft auf Unvereinbarkeit hinaus, wieder einmal. Sie schließt die Augen, als hätte sie Schmerzen, und als sie sie wieder öffnet, sind sie klarer, ganz entschlossen. Ihre Tränen fließen nicht mehr. Und das Blut beginnt in meinem Kopf zu dröhnen, während mein Herz pocht. Ich weiß, was sie sagen wird. Ich fürchte, was sie sagen wird. Tja, dann sollte ich jetzt wohl besser gehen. Sie zuckt zusammen, als sie sich aufsetzt. Jetzt? Sie kann jetzt nicht gehen. Nein, geh nicht. Ich bin im freien Fall, falle tiefer und tiefer. Dass sie mich verlässt, fühlt sich wie ein enormer Fehler an. Mein Fehler. Aber sie kann nicht bleiben, wenn sie so für mich empfindet. Das kann sie einfach nicht. Zu bleiben würde nichts bringen, sagt sie und steht vorsichtig auf, immer noch in ihrem Bademantel. Sie geht wirklich. Ich kann es nicht glauben. Ich beeile mich, aus dem Bett zu kommen, um sie aufzuhalten, aber ihr Blick lässt mich stehen bleiben. Ihr Gesichtsausdruck ist so düster, so kalt, so distanziert, es ist überhaupt nicht meine Anna. Ich werde mich jetzt anziehen und hätte gern ein bisschen Privatsphäre, sagt sie. Wie ausdruckslos und leer ihre Stimme klingt, während sie sich umdreht und geht und die Tür hinter sich schließt. Ich starre ihr hinterher. Das ist heute das zweite Mal, dass sie mich stehen lässt. Ich setze mich auf und lege den Kopf in die Hände, versuche mich zu beruhigen, meine Gefühle vernünftig zu begründen. Sie liebt mich. Wie ist das passiert? Wie? Gray, du verdammter Narr! War das nicht immer ein Risiko bei jemandem wie ihr? Jemandem, der gut und unschuldig und mutig ist? Ein Risiko, dass sie mein wahres Ich erst gesehen hat, als es zu spät war? Dass ich sie so leiden lasse? Warum schmerzt es so sehr? Ich fühle mich, als hätte ich eine punktierte Lunge. Ich folge ihr aus dem Zimmer. Sie möchte vielleicht Privatsphäre, aber wenn sie mich verlässt, will ich angezogen sein. Als ich mein Schlafzimmer erreiche, steht sie unter der Dusche, also schlüpfe ich schnell in eine Jeans und ein T-Shirt. Ich habe schwarz gewählt, passend zu meiner Stimmung. Ich nehme mein Telefon, wandere durch die Wohnung, bin versucht, mich ans Klavier zu setzen und eine wehmütige Klage auf seinen Tasten zu hämmern. Stattdessen stehe ich mitten im Raum und fühle nichts. Leere. Konzentrier dich, Gray. Das ist die richtige Entscheidung. Lass sie gehen. Mein Handy klingelt. Es ist Welch. Hat er Layla gefunden? Welch? Mr. Gray, ich habe Neuigkeiten. Seine Stimme klingt kratzig am Telefon. Dieser Kerl sollte aufhören zu rauchen. Er hört sich an wie Deep Throat. Haben Sie sie gefunden? Meine Laune hebt sich etwas. Nein, Sir. Was ist es dann? Warum zum Teufel haben Sie angerufen? Layla hat ihren Ehemann verlassen. Er hat es mir gegenüber endlich zugegeben. Er hat nichts mehr mit ihr zu tun. Das sind Neuigkeiten. Aha. Er hat eine Ahnung, wo sie sein könnte, aber er will geschmiert werden, will wissen, wer sich so sehr für seine Frau interessiert, auch wenn er sie nicht direkt genannt hat. Ich kämpfe gegen meine aufkommende Wut. Wie viel will er? 2000, hat er gesagt. Was hat er gesagt, schreie ich. Er hätte uns verdammt nochmal die Scheißwahrheit sagen können. Wie ist deine Nummer? Ich muss ihn anrufen. Welch, das Ganze ist eine einzige Katastrophe. Ich schaue auf und Anna steht verlegen am Eingang zum Wohnzimmer. Sie trägt Jeans und ein hässliches Sweatshirt. Ihre Augen sind ganz groß, ansonsten ist ihr Gesicht angespannt, zusammengekniffen. Neben ihr steht ihr Koffer. »Findet sie!« blaffe ich ihn an und lege auf. Ich werde mich später um Welch kümmern. Anna geht zum Sofa und nimmt den Mac, ihr Handy und die Schlüssel ihres Wagens aus ihrem Rucksack. Sie holt tief Luft, marschiert in die Küche und legt alle drei Gegenstände auf die Theke. Was zum Teufel soll das denn? Sie gibt ihre Sachen zurück. Sie dreht sich zu mir um, ihr kleines, aschfahles Gesicht ist völlig entschlossen. Ihr sturer Blick, den ich so gut kenne, verfolgt mich. Ich brauche das Geld, das Taylor für meinen Käfer bekommen hat. Ihre Stimme ist ruhig, aber tonlos. Anna, ich will die Sachen nicht, sie gehören dir. Das kann sie mir nicht antun. Bitte nimm sie. Nein, Christian, ich habe sie nur angenommen, weil du darauf bestanden hast. Und ich will sie nicht mehr. Anna, sei doch vernünftig. Ich will nichts, was mich an dich erinnert. Ich brauche nur das Geld, das Taylor für meinen Wagen bekommen hat. Ihre Stimme ist monoton. Sie will mich vergessen. Willst du mich so sehr kränken? Nein, natürlich nicht. Ich versuche nur, mich selbst zu schützen. Natürlich. Sie versucht, sich vor dem Monster zu schützen. Bitte, Anna, nimm die Sachen. Ihre Lippen sind so blass. Christian, ich will mich nicht streiten. Ich brauche nur das Geld. Geld. Am Ende geht es immer um das Scheißgeld. Nimmst du auch einen Scheck? Knurre ich. Ja, er wird schon nicht platzen. Sie will Geld. Dann werde ich ihr Geld geben. Ich stürze in mein Büro, kann mich kaum noch kontrollieren. Ich setze mich an den Schreibtisch und rufe Taylor an. Guten Morgen, Mr. Gray. Ich ignoriere seine Begrüßung. Wie viel haben Sie für Annas VW bekommen? $12,000, Sir. So viel? Trotz meiner düsteren Stimmung bin ich überrascht. Es ist ein Oldtimer, erklärt er. Danke, können Sie Miss Steele jetzt nach Hause fahren? Natürlich, ich bin sofort da. Ich lege auf und hole mein Scheckbuch aus der Schreibtischschublade. Als ich das tue, erinnere ich mich an mein Gespräch mit Welch über das beschissene Arschloch von Laylas Mann. Es geht immer um das Scheißgeld. In meiner Wut verdopple ich die Summe, die Taylor für die Todesfalle erhalten hat, und stopfe den Scheck in einen Umschlag. Als ich zurückkehre, steht sie immer noch an der Frühstückstheke, verloren, fast wie ein Kind. Ich reiche ihr den Umschlag, bei ihrem Anblick verraucht meine Wut. Taylor hat einen guten Preis dafür bekommen, der Wagen ist ein Oldtimer, erkläre ich. Du kannst ihn gern fragen, er wird dich nach Hause fahren. Ich nicke in Taylors Richtung, der am Eingang zum Wohnzimmer wartet. Nicht nötig, ich komme schon allein nach Hause, danke. Nein, nimm die Fahrt an, Anna, warum tut sie das? Musst du mir bei allem widersprechen? Weshalb ausgerechnet jetzt mit einer lebenslangen Gewohnheit brechen? Sie sieht mich ausdruckslos an. Das ist zusammengefasst der Grund, warum unser Arrangement von Beginn an zum Scheitern verurteilt war. Sie ist einfach nicht für meine Bedürfnisse gemacht, und tief im Innersten habe ich das immer gewusst. Ich schließe meine Augen. Ich bin wirklich so ein Narr. Ich versuche eine sanftere Tour, bitte sie. Bitte, Anna, lass dich von Taylor nach Hause bringen. Ich hole den Wagen, Miss Steele, verkündet Taylor mit Autorität, dabei ruhig und gelassen. Vielleicht hört sie auf ihn. Sie sieht sich um, aber er ist bereits fort, um den Wagen zu holen. Sie dreht sich zu mir um, ihre Augen sind plötzlich noch größer. Ich halte den Atem an. Ich kann wirklich nicht glauben, dass sie geht. Das ist das letzte Mal, dass ich mit ihr zusammen in einem Raum sein werde. Sie sieht so traurig aus und es trifft mich tief, dass ich derjenige bin, der dafür verantwortlich ist. Zögerlich gehe ich einen Schritt vor. Ich möchte sie noch einmal in meinen Armen halten, sie bitten, doch zu bleiben. Sie tritt zurück, es ist eine Bewegung, die nur zu deutlich signalisiert, dass sie mich nicht will. Ich habe sie vertrieben. Ich erstarre. Ich will nicht, dass du gehst. Ich kann aber nicht bleiben. Ich weiß, was ich brauche, und du kannst es mir nicht geben. Und ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Oh, bitte, Anna, lass mich noch einmal deinen süßen, süßen Duft riechen, dich in meinen Armen spüren. Ich mache einen weiteren Schritt auf sie zu, aber sie hebt die Hände, um mich zu stoppen. Nicht bitte, sie zuckt zurück, reagiert panisch. Ich kann das nicht. Und sie greift ihren Koffer und ihren Rucksack und geht in Richtung Foyer. Ich folge ihr, schwach und hilflos in ihrem Schlepptau, den Blick auf ihre schmale Silhouette geheftet. Im Foyer rufe ich den Aufzug. Ich kann den Blick nicht von ihr abwenden. Ihr elfengleiches Gesicht, diese Lippen, wie ihre dunklen Wimpern sich nach oben schwingen und einen Schatten auf ihre so blassen Wangen werfen. Ich bin sprachlos, während ich versuche, mir jedes Detail einzuprägen. Ich habe keine coolen Sprüche auf Lager, meine Schlagfertigkeit ist mir abhanden gekommen, mir fallen keine arroganten Kommentare ein. Ich verspüre nur eine gähnende Leere in meiner Brust. Die Aufzugtüren öffnen sich und Anna geht sofort hinein. Sie dreht sich zu mir um und für einen Augenblick verrutscht ihre Maske und zu sehen ist, wie sich mein Schmerz in ihren schönen Augen spiegelt. Nein, Anna, geh nicht. Auf Wiedersehen, Christian. Anna, auf Wiedersehen. Die Tür schließt sich und sie ist weg. Langsam sinke ich zu Boden und lege den Kopf in meine Hände. Die Leere fühlt sich jetzt höhlenartig an und schmerzhaft und überwältigt mich. Gray, was zum Teufel hast du getan? Als ich wieder aufblicke, betrachte ich die Gemälde in meinem Foyer, meine Madonnen, und ich verziehe meine Lippen zu einem freudlosen Lächeln. Die Idealisierung der Mutterschaft. Alle Madonnen schauen auf ihre Babys oder unheilvoll auf mich herab. Sie haben recht, mich so anzusehen. Sie ist weg. Sie ist tatsächlich weg. Das Beste, was mir jemals passiert ist. Nachdem sie gesagt hatte, dass sie niemals gehen würde. Sie hatte versprochen, mich nie zu verlassen. Ich schließe die Augen, weil ich diese leblosen, mitleidigen Blicke nicht mehr ertragen kann, und lege meinen Kopf an die Wand. Okay, sie hat es im Schlaf gesagt, und als der Narr, der ich bin, habe ich es ihr geglaubt. Im tiefsten Inneren habe ich immer gewusst, dass ich nicht gut für sie bin und dass sie zu gut für mich war. Es ist richtig, wie es jetzt ist. Warum fühle ich mich dann so beschissen? Warum tut es so weh? Der Ton, der den Aufzug ankündigt, zwingt mich, die Augen erneut zu öffnen, und mir schlägt das Herz bis zum Hals. Sie ist zurück. Ich sitze wie gelähmt auf dem Boden, die Türen öffnen sich, und Taylor tritt heraus und erstarrt kurz. Verdammt, wie lange sitze ich schon hier? »Miss Steele ist zu Hause, Mr. Gray«, sagt er. Er redet mit mir, als würde ich täglich vor ihm auf dem Fußboden hocken. »Wie geht es ihr?«, frage ich so leidenschaftslos wie möglich, obwohl ich es wirklich wissen will. »Sie war aufgebracht, Sir«, sagt er, ohne ein Gefühl zu zeigen. Ich nicke, entlasse ihn. Aber er geht nicht. »Kann ich noch etwas für Sie tun, Sir?«, fragt er, viel zu freundlich, wie ich finde. »Nein. Gehen Sie. Lassen Sie mich allein.« »Sir«, sagt er und geht hinaus, lässt mich auf dem Boden im Foyer hocken. So sehr ich den ganzen Tag hier sitzen bleiben und mich in tiefster Verzweiflung suhlen möchte, kann ich das nicht. Ich will Neuigkeiten von Welch, und ich muss Laylas erbärmlichen Ehemann anrufen. Und ich muss duschen. Vielleicht werden sich diese Qualen unter der Dusche abwaschen lassen. Als ich mich erhebe, berühre ich den Holztisch, der das Foyer dominiert. Meine Finger streichen über die zierliche Einlegearbeit. Darauf hätte ich Miss Steele gern gevögelt. Ich schließe die Augen, stelle mir vor, wie sie auf dem Tisch liegt, den Kopf zurückgelegt, das Kinn angehoben, den Mund in Ekstase geöffnet, ihre üppigen Haare fließen über den Rand. Verdammt. Ich werde hart, wenn ich nur daran denke. Fuck. Der Schmerz in mir verstärkt sich. Sie ist weg, Gray, gewöhn dich dran. Und durch jahrelange erzwungene Kontrolle bringe ich meinen Körper dazu, dass er gehorcht. Unter der Dusche ist es heiß, die Temperatur kaum noch zu ertragen, so wie ich es mag. Ich versuche, sie zu vergessen, hoffe, dass diese Hitze sie aus meinem Kopf brennt und ihren Geruch von meinem Körper wäscht. Es gibt kein Zurückkommen. Niemals. Ich schrubbe meine Haare mit finsterer Entschlossenheit. Gut, dass sie fort ist. Scharf atme ich ein. Nein, es ist überhaupt nicht gut, dass sie fort ist. Ich halte mein Gesicht unter den Wasserstrahl. Es ist keineswegs gut, dass sie nicht mehr da ist. Ich werde sie vermissen. Ich lehne den Kopf an die Fliesen. Noch letzte Nacht war sie hier, hier bei mir. Meine Finger streichen die Fugen zwischen den Fliesen. Gestern hatten noch ihre Hände sie berührt. Verdammte Scheiße! Ich drehe das Wasser ab, und während ich mir ein Handtuch um die Hüften wickle, wird es mir erst so richtig bewusst. Jeder Tag wird dunkel und leer sein, weil sie nicht mehr da ist. Keine witzigen, keine geistreichen Mails mehr. Keine Schlagfertigkeit, keine Neugier. Ihre strahlend blauen Augen werden mich nicht mehr mit kaum verborgener Belustigung ansehen, auch nicht entsetzt, nicht lustvoll. Ich betrachte den griesgrämigen Idioten, der mir aus dem Badezimmerspiegel entgegenblickt. »Was hast du nur getan, du Arschloch?« verhöhne ich ihn. Mit Verachtung formt er an mich gerichtete Worte mit seinem Mund, und der Schweinekerl zwinkert mir zu, große, graue Augen, wund vor Elend. »Sie ist ohne dich besser dran. Du kannst nicht das sein, was sie möchte. Du kannst ihr nicht geben, was sie braucht. Sie will diesen ganzen Herzchen- und Blümchenkram. Sie verdient etwas Besseres als dich, du abgefuckter Mistkerl.« Angewidert von meinem eigenen Spiegelbild wende ich mich ab. Scheiß aufs Rasieren. Aus meiner Kommode im Schlafzimmer suche ich Unterwäsche und ein sauberes T-Shirt heraus. Als ich mich umdrehe, fällt mir eine kleine Schachtel auf. Sie liegt im Bett auf meinem Kissen. Abermals wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Der Abgrund darunter wird sichtbar mit weit aufgerissenem Schlund. Aus meiner Wut wird Angst. Es ist etwas von ihr. Was sollte sie mir geben? Ich lasse meine Kleider fallen, hole tief Luft, setze mich aufs Bett und nehme die Schachtel in die Hand. Es ist ein Segelflugzeug. Ein Modellbausatz für eine Blagnac L23. Eine handgeschriebene Notiz fällt von der Schachtel und schwebt aufs Bett. Das hier hat mich an eine glückliche Zeit erinnert. Danke, Anna. Es ist das perfekte Geschenk von einem perfekten Mädchen. Ein unerträglicher Schmerz durchschießt mich. Warum tut es so weh? Warum? Lange vergessene Erinnerungen, hässliche Erinnerungen regen sich, versuchen sich im Hier und Jetzt einzunisten. Nein, das ist kein Ort, an den ich gedanklich zurückkehren möchte. Ich stehe auf, werfe die Schachtel aufs Bett und ziehe mich eilig an. Als ich fertig bin, packe ich Brief und Schachtel und gehe ins Büro. Im Zentrum meiner Macht werde ich besser damit umgehen können. Mein Gespräch mit Welch ist kurz, das mit Russell Reed, dem lügnerischen Dreckskerl, der Layla geheiratet hat, ist kürzer. Ich habe nicht gewusst, dass sie in Vegas geheiratet haben, nach einem feuchtfröhlichen Wochenende. Kein Wunder, dass die Ehe nach nur 18 Monaten kaputt war. Sie hat ihn vor 12 Wochen verlassen. Wo also bist du jetzt, Layla Williams? Was hast du getan? Ich konzentriere mich ganz auf Layla, grüble nach einem Anhaltspunkt in unserer Vergangenheit, der darauf hindeuten könnte, wo sie sich befindet. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, dass sie in Sicherheit ist. Und wieso sie hergekommen ist. Wieso zu mir? Sie wollte mehr, ich nicht. Aber das ist lange her. Es war leicht, als sie ging, unser Arrangement wurde einvernehmlich beendet. Überhaupt war es beispielhaft gewesen, genau wie es sein soll. Während unserer gemeinsamen Zeit war sie lasterhaft gewesen, und das in vollem Bewusstsein. Nicht das gebrochene Wesen, das Gail beschrieben hat. Ich denke daran, wie sehr sie unsere Sitzung im Spielzimmer genossen hat. Layla liebte das Perverse. Eine Erinnerung taucht auf. Ich binde ihre großen Zehen zusammen, drehe ihre Füße nach innen, so dass sie ihre Hinterbacken nicht gegeneinander pressen und dem Schmerz ausweichen konnte. Ja, sie liebte all diesen Mist. Und ich auch. Sie war eine großartige Sub. Aber sie hat nie meine Aufmerksamkeit gefesselt. Nicht so wie Anastasia Steele. Sie hat mich auch nie wie Anna in den Wahnsinn getrieben. Ich betrachte das Segelfliegermodell auf meinem Schreibtisch und fahre mit dem Finger über die Kanten der Schachtel im Wissen, dass Anna sie berührt hat. Meine süße Anastasia. Kein Vergleich zu all den Frauen, die ich vor ihr gekannt habe. Sie ist die einzige Frau, um die ich mich je bemüht habe, aber auch die Frau, die mir nicht geben kann, was ich will. Ich verstehe es nicht. Ich bin lebendig geworden, seit ich sie kenne. Diese letzten paar Wochen waren die aufregendsten, die unvorhersehbarsten, die faszinierendsten meines Lebens. Aus meiner einfarbigen Welt bin ich in eine voller Farben gelockt worden, und doch kann sie mir nicht geben, was ich brauche. Ich lege den Kopf in meine Hände. Sie wird nie mögen, was ich tue. Ich versuchte mir einzureden, dass wir uns dem Gröberen langsam nähern könnten, aber das wird jetzt nie mehr passieren. Es geht ihr besser, ohne mich. Was sollte sie schon von einem abgefuckten Monster wollen, das es nicht erträgt, angefasst zu werden? Und doch hat sie mir dieses durchdachte Geschenk gekauft. Wer macht so etwas für mich, abgesehen von meiner Familie? Ich öffne die Schachtel ein weiteres Mal. All die Plastikteile des Fliegers hängen an einem Gitter, eingeschweißt in Zellophan. Ich denke daran, wie sie im Segelflugzeug bei der Drehung um die eigene Längsachse gekichert hat, die Hände am Plexiglaskabinendach abgestützt. Unwillkürlich muss ich lächeln. Mann, das hatte einen solchen Spaß gemacht, als hätte ich ihr auf dem Spielplatz an den Zöpfen gezogen. Anna mit Zöpfen. Ich verdränge diesen Gedanken sofort. Ich will nicht daran erinnert werden, an unser erstes Bad. Und das Einzige, was mir bleibt, ist der Gedanke, dass ich sie nicht mehr sehen werde. Vor mir klafft der Abgrund. Nein, nicht schon wieder. Ich muss die Einzelteile dieses Flugzeugs zusammenfügen. Es wird mich ablenken. Ich reiße das Zellophan auf, überfliege die Anleitung. Klebstoff brauche ich dazu, Modellbauklebstoff. Ich durchsuche meine Schreibtischschubladen. Verflucht. Ganz hinten in der Schublade finde ich die rote Lederschachtel mit den Cartier-Ohrringen. Es gab keine Chance für mich, sie ihr zu überreichen. Und jetzt wird sie ganz bestimmt nicht mehr kommen. Ich rufe Andrea an und hinterlasse eine Nachricht auf ihrem Handy, bitte sie, für mich heute Abend abzusagen. Ich kann nicht zur Gala gehen, nicht ohne meine Partnerin. Ich öffne die rote Schachtel und betrachte die Ohrringe. Sie sind wunderschön, schlicht aber elegant, genau wie die betörende Miss Steele, die mich verlassen hat, weil ich sie bestraft habe, weil ich zu weit gegangen bin. Aber sie hat es zugelassen. Sie hat mich nicht aufgehalten. Sie hat es zugelassen, weil sie mich liebt. Der Gedanke ist entsetzlich und ich verdränge ihn sofort. Das kann sie nicht. Niemand kann so für mich empfinden. Nicht, wenn man mich kennt. Mach weiter, Gray. Konzentrier dich. Wo ist der verdammte Klebstoff? Ich lege die Ohrringe zurück in die Schublade und suche weiter. Nichts. Ich klingle nach Taylor. Mr. Gray, ich brauche einen Modellbauklebstoff. Er hält einen Moment inne. Für welche Art von Modell, Sir? Ein Segelflugzeugmodell. Balsaholz oder Plastik? Plastik. Ich habe welchen, ich werde ihn holen, Sir. Ich bedanke mich bei ihm, ein bisschen erstaunt, dass er Modellbauklebstoff hat. Kurz darauf klopft er an die Tür. Herein! Er betritt mein Büro und legt einen kleinen Plastikbehälter auf meinen Schreibtisch. Er verlässt den Raum nicht, und so bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn zu fragen. Warum haben Sie den? Ich baue ab und zu ein Flugzeug. Sein Gesicht wird rot. Ach ja? Meine Neugier ist geweckt. Das Fliegen war meine erste Liebe, Sir. Ich verstehe nicht. Farbenblind, erklärt er schlicht. Stattdessen sind Sie ein Marine geworden? Ja, Sir. Vielen Dank dafür. Kein Problem, Mr. Gray. Haben Sie gegessen? Seine Frage überrascht mich. Ich habe keinen Hunger, Taylor. Bitte genießen Sie den Nachmittag mit Ihrer Tochter. Ich sehe Sie dann morgen wieder. Er hält plötzlich beim Hinausgehen inne, was mich ärgert. Geh. Alles in Ordnung. Himmel, meine Stimme klingt erstickt. Sir? Er nickt. Ich bin morgen Abend wieder da. Ich nicke ihm ebenfalls rasch zu und er ist fort. Wann hat mir Taylor zum letzten Mal etwas zu essen angeboten? Ich muss ziemlich fertig aussehen. Übel gelaunt greife ich nach dem Klebstoff. Der Segelflieger liegt auf meiner Hand. Ich bewundere ihn im Bewusstsein, etwas vollbracht zu haben. Erinnerungen an diesen Flug tauchen in mir auf. Anastasia war kaum wach zu bekommen. Ich lächle, als ich daran denke. Und einmal in der Luft war sie entwaffnend und schön und lustig. Meine Güte, was war das für ein Spaß. Ihre mädchenhafte Aufregung, das Kichern und hinterher unser Kuss. Es war mein erster Versuch, mehr zu erhalten. Es ist außergewöhnlich, dass ich in so kurzer Zeit so viel Glückliches erlebt habe. Der Schmerz kommt wieder hoch. Nagend, verletzend, er erinnert mich an alles, was ich verloren habe. Konzentrier dich auf das Segelflugzeug, Gray. Jetzt muss ich die Abziehbilder aufkleben, knifflige kleine Dinger, Endlich ist es vollbracht. Mein Segelflugzeug hat ein eigenes Luftfahrzeugkennzeichen. November 952 Echo Charlie. Echo Charlie. Ich schaue auf und es dämmert. Es ist spät. Mein erster Gedanke ist, dass ich Anna das hier zeigen kann. Es gibt keine Anna mehr. Ich beiße die Zähne zusammen und straffe meine steifen Schultern. Langsam stehe ich auf und mir wird klar, dass ich den ganzen Tag weder etwas gegessen noch getrunken habe. Außerdem dröhnt mein Kopf. Ich fühle mich total beschissen. Ich schaue auf mein Handy in der Hoffnung, dass sie angerufen hat, aber da ist nur eine SMS von Andrea. Gala abgesagt. Hoffe, alles ist okay. Ah. Während ich Andreas SMS lese, klingelt mein Telefon. Mein Herz fängt sofort an zu rasen, was sich aber ändert, als ich sehe, dass es Elena ist. Hallo. Ich bemühe mich erst gar nicht, meine Enttäuschung zu verbergen. Christian, was ist das für eine Begrüßung? Was ist los? Schimpft sie, aber ihre Stimme klingt fröhlich. Ich schaue aus dem Fenster. Dämmerung über Seattle. Ich frage mich, was Anna jetzt wohl tut. Ich will Elena nicht erzählen, was geschehen ist. Ich will die Worte nicht laut aussprechen und sie Wirklichkeit werden lassen. Christian, was ist? Sag schon. Ihr Tonfall verändert sich, wird barsch. Sie hat mich verlassen, sage ich leise. Oh. Elena wirkt überrascht. Soll ich vorbeikommen? Nein. Sie holt tief Luft. Dieses Leben gefällt nicht jedem. Ich weiß. Verdammt, Christian, du klingst beschissen. Willst du zum Abendessen ausgehen? Nein. Ich komme zu dir. Nein, Elena, ich bin kein guter Gesellschafter. Ich bin müde und will allein sein. Nächste Woche rufe ich dich an. Christian! Es ist so am besten. Ich weiß. Ich lege auf. Ich will nicht mit ihr reden. Sie hatte mich dazu ermutigt, nach Savannah zu fliegen. Vielleicht wusste sie, dass dieser Tag kommen würde. Finster sehe ich das Telefon an, werfe es auf meinen Schreibtisch, dann mache ich mich auf die Suche nach etwas Essbarem. Ausgiebig betrachte ich den Inhalt meines Kühlschranks. Nichts spricht mich an. Im Küchenschrank finde ich eine Tüte mit Brezeln. Ich öffne die Verpackung und esse eine nach der anderen, während ich ans Fenster gehe. Draußen ist es Nacht geworden. Lichter funkeln im strömenden Regen. Die Welt macht weiter. Mach weiter, Gray. Mach weiter. Sonntag, 5. Juni 2011. Ich schaue an die Zimmerdecke. Ich kann nicht schlafen. Annas Duft quält mich, er hängt noch in meiner Bettwäsche. Ich ziehe das Kissen über mein Gesicht, um ihren Duft einzuatmen. Es ist Folter, es ist himmlisch, und einen Augenblick lang denke ich an einen Tod durch Ersticken. Reiß dich zusammen, Gray. Ich gehe die Ereignisse des Morgens noch einmal durch. Hätte es irgendwie anders laufen können? Ich mache so etwas eigentlich aus Prinzip.